Man darf auch hier nicht außer Acht lassen, dass nach katastrophalen Rückschlägen die Produktion der riesigen Kollektive und Sovjosen durch den rücksichtslosen Einsatz gewaltiger Maschinenparks und aller wissenschaftlichen Mittel gesteigert wurde. Auch in der kollektivierten Landwirtschaft sind gewisse technische Leistungen erzielt worden. Auf einigen wissenschaftlichen Versuchsgütern waren sogar Höchstleistungen zu verzeichnen, die der raffinierten Propaganda immer wieder Stoff zur Zukunftsmusik, den glaubenswilligen Herzen der Masse immer wieder Hoffnung gaben. Diese Hoffnung auf ein zukünftiges Paradies in den gequälten Seelen der versklavten Millionen wurde von der jüdischen Führung richtig einkalkuliert. Diese Führung rechnete bei allen ihren Maßnahmen stets mit dem kommenden Kriege, den schon Lenin als den letzten imperialistischen Krieg vorausgesagt und angestrebt hatte. Dieser Krieg sollte die Weltrevolution und damit die Ausweitung des bolschewistischen Systems auf ganz Europa und die Welt herbeiführen. Nur aus solcher Rechnung ist es überhaupt zu verstehen, dass die ungeheuren Verluste an Menschen- und Wirtschaftssubstanz in der Industrialisierung und Kollektivierung ruhig hingenommen wurden. Nur hieraus, aus dem heute wieder deutlich erkennbaren weltrevolutionären und imperialistischen Endziel, muss man auch die wirklichen und scheinbaren Leistungen des Sowjetsystems beurteilen. Der Bolschewismus hat ebenso wenig wie sein Endziel jemals sein wahres Gesicht geändert. Alle nationalrussischen Züge, alle nationalwirtschaftlichen, kulturellen oder militärischen Leistungen von heute gehören nur zu seiner furchtbaren Tarnungskunst zur Wandlung der Maske. Der Bolschewismus stellt das gefährlichste Mittel des Judentums dar, eine chaotisierte Menschheit in einem Weltstaat zu beherrschen. Adolf Hitler sagt hierzu: Im russischen Bolschewismus haben wir den im 20. Jahrhundert unternommenen Versuch des Judentums zu erblicken, sich die Weltherrschaft anzueignen. Es ist dem aufmerksamen Beobachter der sowjetrussischen Verhältnisse nicht entgangen, dass neben der marxistischen Idee die Ausstrahlung der Lehren des vorigen Jahrhunderts wirksam sind. Die religiösen Weltverbesserungsideen eines Dostojewski und Tolstoi, der Lehre des Panslavismus und des Nihilismus, die tragende Kraft jedoch bleibt die Lehre des Marxismus. Es ist und bleibt das Verbrechen des Judentums, den Marxismus in das verwirrte und verirrte russische Volk hineingetragen zu haben, mit dem Ziel, dieses an sich leicht zu leitende Volk zum Werkzeug ihrer Weltmachtziele zu machen. Dr. Arro meint hierzu: Der Bolschewismus ist eine Verquickung jüdisch-asiatischer Ideen. Die jüdische Gefahr von Russland aus ist umso größer, als sie sich heute in ganz eigenartiger Weise mit dem russischen Imperialismus vermählt. Der Jude und der Russe, beide sind Kinder des Ostens, beiden ist die Fähigkeit zur Zersetzung eigen, beide sind jedenfalls Träger des gleichen messianistischen Glaubens, auserwähltes Volk zu sein und daher vielleicht naturgegebene Verbündete. Im Drang nach Weltrevolution und Weltherrschaft lebt der alte russische messianistische Gedanken in diesem neuartigen, heutigen Russland vielleicht stärker als je zuvor. Es ist bekannt, dass der russische Mensch in Extremen lebt. So hat er die bolschewistische Idee als Heilslehre mit einem schier unübertrefflichen Fanatismus übernommen. Ihrer Durchführung gibt er sich mit einer wahren Ekstase hin. Alles, was sich ihm hindert, in den Weg gestellt hat, hat er über Bord geworfen. Aus Alfred Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts. Einst wurde Russland von Wikingern gegründet. Germanische Elemente dämmten das Chaos der russischen Steppe und pressten die Bewohner in staatliche, kulturermöglichende Formen. Diese Rolle des aussterbenden Wikingerblutes übernehmen später die deutschen Hansen, die westlichen Auswanderer nach Russland überhaupt. In der Zeit seit Peter dem Großen die deutschen Balten, um die Wende des 20. Jahrhunderts auch die stark germanisierten baltischen Völker. Aber unter den gesittungstragenden Oberschicht schlummert in Russland stets die Sehnsucht nach grenzenloser Ausbreitung, der ungestümte Wille zum Niedertreten aller als bloße Schranken empfundenen Lebensformen. Das mongolisch gemischte Blut kochte bei allen Erschütterungen des russischen Lebens auch in starker Verdünnung noch auf und riss die Menschen fort zu Taten, die dem Einzelnen oft selbst unbegreiflich erschienen sind. Diese plötzliche Umkehrung aller sittlichen und gesellschaftlichen Vorzeichen, die ständig im russischen Leben und im russischen Schrifttum von Tschadajew bis Dostojewski und Gorki wiederkehren, sind ein Zeichen dafür, dass feindliche Blutströme miteinander ringen und dass dieser Kampf nicht früher aufhören wird, als bis eine Blutskraft über die andere gesiegt hat. Der Bolschewismus bedeutet die Empörung des Mongoloiden gegen nordische Kulturformen. Ist der Wunsch nach der Steppe, ist der Hass des Nomaden gegen Persönlichkeitswurzel, bedeutet den Versuch, Europa überhaupt abzuwerfen. Die mit vielen poetischen Gaben bedachte ostbaltische Rasse erweist sich bei mongoloider Durchsetzung als schmiegsamer Ton in der Hand nordischer Führung oder jüdischer oder mongolischer Tyrannen. Sie singt und tanzt, aber mordet und tobt zugleich. Sie ist treu ergeben, aber beim Abstreifen locker werdender Formen hemmungslos verräterisch, bis sie in neue Formen und seien sie tyrannischer Art gezwungen wird. Wenn irgendwo, so zeigt sich im Osten die tiefe Wahrheit heutiger rassischer gebundener Geschichtsbetrachtung, aber zugleich die große Stunde der Gefahr, in der sich bereits die Substanz der nordischen Rasse befindet. 9. Woher wissen wir, dass die Bolschewisten Europa und die Welt erobern wollen? Lenin hat in seinen Büchern immer wieder die Eroberung Europas und der Welt gefordert. Seine Leitsprüche sind feste Bestandteile des Bolschewismus. Stalin fühlt sich als Vollstrecker der bolschewistischen Lehre. Er betont immer wieder die Gültigkeit der leninschen Lehre. Wesen und Ziel des Bolschewismus sind heute die gleichen wie damals, als Lenin schrieb: Unser Ziel ist unverrückbar die Erlangung der Beherrschung der Welt. Den bolschewistischen Sieg durch restlose Vernichtung der einstigen führenden Staaten dauernd zu gestalten, wird in Europa ebenso wenig auf Hindernisse stoßen, wie dies in Russland der Fall war. Die Herrschaft der Sowjets kennt weder Freiheit noch Gerechtigkeit. Diese Herrschaft beruht auf Unterdrückung und Vernichtung jedes individuellen Willens. Die Herren aber sind wir. Die Unterdrückung ist uns anvertraut. Rücksichtslosigkeit bis zum Äußersten ist unsere Pflicht. In der Erfüllung dieser Pflicht ist unbeschränkte Grausamkeit das höchste Verdienst. Durch die vollständige Tyrannei, in deren Diensten sogar jeder Verrat, jeder Wortbruch, Selbstverleugnung des leisesten Schattens der Gerechtigkeit steht, werden wir die Menschheit auf das letzte Gleichheitsniveau herunterdrücken, das allein die Menschen geeignet macht, zum leicht zu handhabenden gleichförmigen Werkzeug unserer Macht zu werden. Heute wird niemand daran zweifeln, dass Stalin diese Lehre bis ins Einzelne durchzuführen bestrebt war.